der Ohrenspitzer Monatsrückblick. In verschiedenen Ländern ist in den letzten 30 Tagen gewählt worden. In Weißrussland hat der bisherige Präsident, der Alexander Lukaschenko, die Wahlen angeblich mit 83% der Stimmen gewonnen. Die Gegner von Lukaschenko finden das Wahlbetrug. Tausende Menschen sind gegen die Wahlen auf die Straße gegangen. Auf diese Proteste hat die Regierung mit brutaler Gewalt reagiert. Die Polizei hat Dutzende Menschen verhaftet und viele von ihnen auch misshandelt. Auch laut unabhängigen Beobachtern sind die Wahlen weder frei noch fair gewesen. In den palästinensischen Gebieten ist schon früher gewählt worden. Gewonnen hat die islamistische Partei Hamas. Jetzt hat die neue Hamas-Regierung ihr Amt aufgenommen. Weil Hamas eine terroristische Organisation ist und laut ihrem Programm Israel will vernichten, haben die EU, die USA und die UNO den Kontakt mit der palästinensischen Regierung abgebrochen. Das bedeutet auch, dass sie ihr kein Geld mehr geben. Die Hamas-Regierung scheint aber im internationalen Druck nicht anzugehen. Das sieht man unter anderem daran, dass sie den Attentäter in Schutz genommen hat, der gestern 10 Israeli ums Leben gebracht hat. In Israel ist ein neues Parlament gewählt worden. Gewonnen hat die Wahl die Kadima, die Partei von Ehud Olmert, ein bisheriger Ministerpräsident. Die Kadima setzt sich für einen teilweisen Rückzug aus dem Palästinensergebiet ein, allerdings weniger als entgegenkommen zu den Palästinensern, sondern mehr aus Eigeninteressen von Israel. Weil die Kadima nicht 50% der Stimme erreicht hat, führt sie jetzt mit anderen Parteien Verhandlungen, um die neue Regierung zu bilden. In Italien muss der bisherige Premierminister Silvio Berlusconi seinen Sessel räumen. Die rechten Parteien, die ihn unterstützt haben, haben bei den Parlamentswahlen knapp verloren. Siegerin ist das Mitte-Links-Parteienbündnis von Romano Prodi. Er wird voraussichtlich der Nachfolger von Berlusconi. Der Silvio Berlusconi hat seine Niederlage noch nicht akzeptiert. Er sagt, dass es bei den Wahlen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei und verlangt eine neue Auszählung der Stimmen. Im Tschad haben Rebellen einen unerwarteten grossen Angriff gegen die Regierung gemacht. Sie sind bis zum Sitz vom Parlament in der Hauptstadt vordrungen. Dabei sollen auf Seite der Rebellen und der Armee 400 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Regierung betont, dass sie den Angriff erfolgreich abgewehrt hätte. Der Präsident vom Tschad ist nicht vom Volk gewählt worden, sondern ist 1990 bei einem Militärputsch an die Macht gekommen. In der Schweiz. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einer einheitlichen Kinderzulage in der ganzen Schweiz zugestimmt. Pro Kind soll es jeden Monat 200 Franken geben. Heute ist die Höhe der Kinderzulage in jedem Kanton anders. Die Wirtschaftsverbände haben allerdings ein Referendum angekündigt, weil sie keine Mehrkosten für die Wirtschaft wollen. In der Asylbewerberunterkunft zu Bubendorf im Kanton Basel-Land ist in der Nacht auf den Karfreitag Feuer gelegt worden. Die Bewohner haben den Brand zum Glück früh genug bemerkt, verletzt ist niemand worden. In der gleichen Nacht haben Rechtsextreme in Lenzburg 3 Jugendliche zusammengeschlagen und verletzt. Der Regierungsrat Kurt Wernli ist der neue Landammer vom Kanton Aargau. Der Kurt Wernli ist parteilos und Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartement. Er war schon einmal Landammer, nämlich im Jahr 2001. Es geht noch knapp 3 Monate, bis das Schuljahr fertig ist und fast 1200 Jugendliche im Kanton Aargau haben noch keine Lehrstelle gefunden. Auffallend viele von denen haben laut dem Aargauer Bildungsdepartement einen Namen, der fremdländisch tönt.